Ich glaube, wir gehen mal die Treppe hoch. Gehen Sie vor, ich gehe langsam hinterher. Finden Sie Ihren Weg noch, Frau von Schäven, zu Ihrem Büro? Das kann man wohl sagen, dass ich den noch finde. Und dann ging es hier rechts in die Tür hinein. Nein, hier. Okay. Hier war die Tür. Okay, dann. Das hat sich total verändert. Ja. Und jetzt also ein Stückchen weiter. Ach du liebes bisschen. Hier war das Büro von meiner Angestellten. Ah, okay. Hier stand ein Schrank, da stand ein alter Schreibtisch, den hatte ich kostenlos von einer alten Dame geerbt. Nein, also kenne ich überhaupt nicht wieder. Und dahinter kam dann mein Büro. Und das müssen wir heute erreichen über eine... Hier war zunächst keine Tür und dann ist während meines Aufenthaltes in Berlin hier eine eingebaut worden, wegen des Archivs. Und hier hatten wir einen Schrank stehen für große Landkarten. Dort war, wenn ich mich recht entsinne, das Besucherzimmer, es kann aber auch dort gewesen sein. Nee, ich glaube hier. Aha. Ah, das ist jetzt ein Architektenbüro. Das ist jetzt ein Architektenbüro. Ja, zu meiner Zeit kam schon, wer kam denn da? Eine Baufirma, die saß aber dort. Ja. Ah, okay. Ja. Und dies war der Zugang zu meinem Büro. Nee, hier war das Besucherzimmer. Nicht dort. Hier. Aha. Und hier ging es in mein Büro. Okay. Was ist da heute? Kein Zutritt. Lagerraum des Architektenbüros. Okay, sollen wir mal reingehen? Nein, also brauche ich überhaupt nicht hinzugucken, habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Das ist heute ein Aktenschrankbüro. Ja. Ja. Nee. Und hier waren größere Räume für unsere Archivalien. Mhm. Ja, das ist von der Aufteilung her wohl so geblieben. Und was war hier drin? Ja, hier waren Archivalien drin. Okay, ja. Mhm. Also vielleicht alles voller Regale? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich schätze ja. Aber es ist jetzt so lange her und hat sich derart verändert, dass es mir auch nicht mehr auf Anhieb einfällt. Wo ist denn Ihr altes Büro, Frau von Schäven? Was denn? Wo ist denn Ihr altes Büro gewesen? Wo war da? Da, wo wir waren? Ja, in dem kleinen Raum. Das war aber ein großer Raum. Okay. Hat die Frau Hilscher hinterher auch da gesessen? Frau Teipel hat da gesessen. Okay. Teipel. Die ist seit 5 Jahren im Altenheim in St. Bonifatius. Und wir telefonieren jede Woche 2-mal und begeistern uns an unserer gemeinsamen Pilgerzeit. Mhm. Weil das wirklich schön war.